Deutsches Lied gut. Probier. Drinnen bleiben. Alles. Nichts wieder ausspucken ist bezahlt. Alles klar auf die Andrea Doria. Andrea Doria. Bin ich Lemmy oder was? Bin ich Lemmy. Alles nicht so wunderbar. Schleich dich, mach das fortkommst. Verpiss dich, aber zackig. Himmel, Herrgott, Sakrament noch einmal. Vergesst deine Maultäschle nicht, kenn ich, dass wieder runterbleibt. Schimmliges Zeug, altes Gammeligs da. In Teig eingewickelt, dass du nicht mehr siehst, dass schon 3 Tage im Kühlschrank umeinander schimmelt. In der Fastenzeit erfunden, dass der Herrgott Fleisch nicht sieht. Die Türken no. haben es vor Wien mit einwickelt in diese scheiß Jolster Nudelteig. Pita. Sagt der Grieche. Pita sagt der Grieche dazu, genau. Das war bitter mit dem Uso. Aber nicht so lange Schokolade. Xylophon. Genau. Schokolade ist im Xylophon eigentlich so.